Tempo 100. Ein unbeleuchtet auf der Fahrbahn stehender LKW wird erst in letzter Sekunde wahrgenommen. Eine Sekunde. Tritt auf die Bremse. Die Geschwindigkeit wird im Verlauf der folgenden Sekundenbruchteile auf ca. 80 km pro Stunde reduziert. 0,8 Sekunden. 30 cm bis zum Aufprall. 0,6 Sekunden. Aufprall. Stoßstange und Kühlergrill werden zerquetscht. Die Körper der Insassen werden mit vielfacher Schwerkraft nach vorne geschleudert. Ein Mensch mittlerer Statur wiegt jetzt etwa 3000 Kilogramm. 0,4 Sekunden. Der hintere Teil des Fahrzeugs hebt von der Straße ab. Front- und Seitenscheiben bersten. Das Fahrzeug ist um 60 cm verkürzt. 0,2 Sekunden. Das Bremspedal bricht ab. Das Fahrgestell des Autos knickt. Die inneren Organe der Insassen sind extremen Belastungen ausgesetzt. 0. Das Fahrzeug steht still. Sind die Insassen nicht angeschnallt und verfügt das Fahrzeug nicht über eine moderne Sicherheitsausstattung, besteht kaum eine Chance, dass jemand überlebt. Nacheinander erleiden die Insassen in sehr kurzer Folge Brüche an den Kniegelenken, an den Unterarmen und den Armgelenken, Rippenbrüche, Schädelfrakturen, Verletzungen der inneren Organe. Der Schock löst Herzstillstand aus. Buch 3. Sicherheit. Der Crash ist der plötzliche Stillstand. Das Fahren findet sein katastrophales Ende. Der Crash ist der apokalyptische Ernstfall. Es ist Aufgabe und Verpflichtung des fahrenden, denkenden Menschen, ihn zu vermeiden. Gelingt das nicht, gilt für die auf den Crash folgenden Handlungsabläufe eine einzige Maxime: Schlimmeres vermeiden. Moderne Automobile verfügen über eine Palette technischer Vorrichtungen und Sicherheitstechniken, die jetzt in Funktion treten. Je nach Schwere des Unfalls übermittelt das Fahrzeug automatisch relevante Daten. Die Tatsache, dass ein Unfall geschehen ist, die Position des Fahrzeugs und den Fahrzeugtyp. Die Übermittlung des Fahrzeugtyps ist von Bedeutung, weil die Rettungskräfte bereits auf der Fahrt zum Unfallort darüber informiert werden, wie eventuell notwendige Bergungs- und Befreiungsmaßnahmen der Insassen optimal durchgeführt werden können. Sind die Insassen geborgen, beginnt die medizinische Versorgung und Betreuung. Die Maxime »Schlimmeres vermeiden« ist ein zentraler Bestandteil in Konstruktion und Fertigung moderner Fahrzeuge. Unterteilt in die Bereiche passive und aktive Sicherheit, setzen Wissenschaftler und Techniker seit Jahrzehnten ihr Können für die ständige Verbesserung der Sicherheitsausstattung von Fahrzeugen ein. Bei der aktiven Sicherheit lautet die zentrale Frage: Wie kann Technik dem Fahrer helfen, sicherer zu fahren und Unfälle zu vermeiden? Die zentrale Frage der passiven Sicherheit beschäftigt sich mit der Reduzierung und im optimalen Fall der Vermeidung von Verletzungen, wenn doch ein Unfall geschieht. Ein beträchtlicher Teil der Aufprallenergie wird in der Knautschzone des Fahrgestells abgefangen. Das Fahrzeug verformt sich. Der Innenraum verformt sich nicht. Die Insassen sind durch eine stabile Fahrgastzelle, gefertigt aus hochfesten Materialien, geschützt. Crash-Sensoren melden, dass ein Aufprall erfolgt ist. Zur Minderung von Explosions- und Brandgefahr schaltet eine Automatik die Kraftstoffzufuhr ab. Zur Warnung des nachfolgenden Verkehrs wird die Warnblinkanlage aktiviert. Die Türen werden automatisch entriegelt. Die Insassen können das Fahrzeug so leichter selbst verlassen oder, im Falle schwerer Verletzungen, besser geborgen werden. Eine weitere Sensorik hat bereits vor dem Aufprall erkannt, dass er unmittelbar bevorsteht und nicht mehr zu verhindern ist. Eine automatische Vollbremsung wird initiiert. Das Stabilisierungsprogramm verhindert ein Überschlagen des Fahrzeugs. Gleichzeitig werden Maßnahmen eingeleitet, um die Insassen zu schützen. Ein Programm, das vorausschauend sichert. Pre-Safe. Die Sitze werden mit Luft gefüllt, um den Insassen mehr Halt zu verschaffen und sie besser abzupolstern. Die Gurtstraffer ziehen 13 cm loses Band zurück. Die Insassen sind durch den nun optimal anliegenden Gurt besser mit der stabilen Fahrgastzelle verbunden. Sensormatten in den Beifahrersitzen haben bereits bei Fahrtbeginn ermittelt, wie schwer die Mitfahrer sind. Airbags und Gurtstraffer sind darauf eingestellt bzw. dort deaktiviert, wo niemand sitzt. Die Crash-Sensoren erkennen auch den Typ des Unfalls. Frontal-, Seiten- oder Heckaufprall, wie auch die Aufprallschwere. Alle zum Schutz von Kopf, Brustbereich, Schultern und Armen notwendigen Airbags werden aktiviert. Der entscheidende Faktor zur Vermeidung von Schlimmerem bleibt allerdings die Verminderung der Aufprallgeschwindigkeit. Das an den Reifen installierte Bremssystem ist mit den heute vorhandenen Sensoren, Antiblockier- und Spurhaltevorrichtungen bereits weitgehend perfektioniert. Eine darüber hinausgehende zusätzliche Verbesserung der Bremswirkung lässt sich mit einem neu entwickelten System erzielen, das vor allem für Nutzfahrzeuge und Busse von großer Bedeutung ist, weil sie aufgrund ihres hohen Gewichts mit besonders großer Wucht auftreffen und daher vor dem Aufprall so weit wie möglich abgebremst werden müssen. Braking Bags sind aus hochstabilen Fasern gefertigt. Sie befinden sich im Fahrzeugboden. Ihre Unterseite ist mit einer Reibefläche beschichtet. Sie sind deutlich größer, funktionieren aber nach dem gleichen Prinzip wie Airbags. Im Ernstfall werden sie blitzartig mit Luft gefüllt. Der Braking Bag presst sich dann zwischen Fahrzeugunterseite und Straße und verdoppelt die Bremswirkung. Ein Teil der Unfälle wird dadurch vermieden, weil Fahrzeuge noch rechtzeitig zum Stehen kommen. Ein weiterer Teil bleibt auf Blechschäden beschränkt, weil die Aufprallschwere so stark reduziert wird, dass es in vielen Fällen nicht mehr zu Personenschäden kommt. Technische Hilfen allein werden jedoch nicht verhindern können, dass Unfälle geschehen. Im Zentrum aller Unfallvermeidung steht allein der Mensch. Er muss sein Verhalten den Verhältnissen anpassen. Er muss sich stets darüber im Klaren sein, dass er die Verantwortung trägt. Das war nicht immer so. Der Unfall ist so alt wie das Auto selbst, obwohl es zu Beginn noch kaum ein Auto gibt. Doch niemand ist vorbereitet auf die Tücken und Gefahren, die das neue Fortbewegungsmittel mit sich bringt. Der Mensch ist noch ausschließlich gewöhnt an die Zugkraft und Geschwindigkeit von Pferden. Die Entwicklung der Automobile verläuft jedoch schnell. Bereits um das Jahr 1900 beschleunigen Vierzylindermotoren Fahrzeuge auf bis zu 60 km pro Stunde. Weder an die Sicherheit der Insassen noch die von Mensch und Tier auf den Straßen hat dabei jemand ernsthaft gedacht. Die Themen in den Köpfen der Tüftler kreisen noch ausschließlich um technische Probleme, von denen es mehr als genug gibt. Sie hatten recht, Herr Maybach. Der Motor läuft in der Tat ruhiger. Mir scheint auch zuverlässiger. Ich hätte nicht gedacht, dass der Magnetzünder von Herrn Bosch das tatsächlich zustande bringt. Jetzt wird es noch so kommen, wie Sie gesagt haben. Am Ende ist die Magnetzündung tatsächlich die bessere. Und wohl auch sicherer. So mancher von den alten Glührohrzündern ist uns ja in Flammen. Herr Daimler! Bei einer Probefahrt im Jahre 1899 erleidet Gottlieb Daimler einen Infarkt. Der Wagen verfügt über keinerlei Sicherheitsausstattung. Gottlieb Daimler fällt vom Sitz auf die Straße. Er ist 65 Jahre alt und wird sich von den Verletzungen nicht wieder vollständig erholen. Der Verkehrsunfall rangiert im Problembewusstsein derer, die ein Auto fahren, noch weit unten. Die Straße ist seit alters her öffentlicher Raum und steht grundsätzlich jedem offen. Mit dem Erscheinen der Automobile ändert sich dort in sehr kurzer Zeit sehr viel. Die Autos sind deutlich schneller als alle anderen Verkehrsteilnehmer. Sie sind in ihren hohen Geschwindigkeiten extrem ausdauernd. Sie sind laut und wirbeln viel Staub auf. All das nehmen die Automobilisten als unabdingbar und selbstverständlich hin. Die übrige Bevölkerung hingegen nicht. Kutscher, die während der Fahrt ein Nickerchen halten und ihrem Pferd die Wahl der Straßenseite überlassen, sind plötzlich ebenso wenig zeitgemäß wie Passanten, die nach Belieben auf der Straße gehen, Kinder, die dort spielen, Tiere, die dort verweilen. Sie alle sollen von der Straße verschwinden, finden die Autofahrer, und haben bald den Unmut der Bevölkerung auf sich gezogen, obwohl ihre Zahl wirklich nicht groß ist. Ganz Frankreich zum Beispiel zählt im Jahre 1899 gerade 1672 Automobile. Der Schaden, den sie anrichten, ist dennoch mitunter groß, denn es fehlt weitgehend an Erfahrung mit kritischen und gefährlichen Situationen. Und auch die Frage der Haftung ist alles andere als eindeutig. Die Rechtsgrundlage bei Unfällen bildet das aus dem römischen Recht stammende Verschuldungsprinzip. Um Schadensersatz zu erhalten, ist der Geschädigte in der Beweispflicht. Das Unfallopfer muss nachvollziehbar und unwiderlegbar darstellen können, dass erstens überhaupt ein Schaden vorliegt, dass zweitens der Schaden durch den Unfall verursacht wurde und dass drittens der Verursacher des Unfalls schuldhaft gehandelt hat. Das ist für die meisten, zumal in jenen Tagen, wo die Fähigkeit, lesen und schreiben zu können, noch keineswegs selbstverständlich ist, so gut wie unmöglich. Den Behörden bleiben diese Probleme nicht verborgen. Sie greifen ein und legen, zunächst langsam, mit der Zeit dann entschiedener, Mindestanforderungen für die Sicherheit der Fahrzeuge fest. Automobile müssen sich über ein akustisches Signal bemerkbar machen können. Sie müssen abends und nachts beleuchtet sein. Sie müssen über funktionierende Bremsen verfügen. Höchstgeschwindigkeiten werden angeordnet. Anfangs ausgerichtet am bis dahin durch Fußgänger und Pferd vorgegebenen Tempo. 6 Stundenkilometer in Ortschaften, auf Landstraßen 12. Gleichzeitig wird die Verbesserung der Straßen in Angriff genommen, um die gefährliche, sichtbehindernde Staubentwicklung einzudämmen. Ziel aller behördlichen Maßnahmen und Bestimmungen ist, dass der Gebrauch motorisierter Fahrzeuge keine Gefahrenquelle darstellt. Unterstützung erhalten die Ämter von den früh ins Leben gerufenen Automobilclubs. Sie beginnen schon bald, Schilder aufzustellen. Es sind die Vorläufer der heute allgegenwärtigen Signale, mit denen der Verkehr geregelt wird. Zu Beginn weisen diese Verkehrszeichen noch eher schöne Strecken und interessante Aussichtspunkte oder Entfernungen aus. Mit der Zeit aber dienen sie auch zur Warnung und zur Ausweisung von Verboten. Es ist ein langer Weg von diesen ersten Kennzeichnungen zur international einheitlichen Zeichensprache des heute gültigen Systems. Zwischen Europa und den USA existiert dabei ein auffälliger Unterschied. Während in Europa viele unterschiedliche Sprachen gesprochen werden, gilt für den riesigen Raum der Vereinigten Staaten eine einzige. Das erlaubt dort den Entwurf von Signalen in Schriftform, denn jeder kann sie lesen. In Europa hingegen muss ein System allgemeinverständlicher Zeichen entwickelt werden, das grenzüberschreitend verstanden wird. Im Laufe der 1920er Jahre gewöhnen die Autofahrer sich nach und nach an die Regeln, beginnen sie zu befolgen, nehmen Rücksicht und übernehmen mehr Verantwortung. Nicht zuletzt, weil die Rechtslage sich verändert. Für Unfälle und Schäden werden sie mehr und mehr in die Pflicht genommen. Die frühe Feindschaft der Bevölkerung gegenüber dem Auto lässt nach und wandelt sich teilweise sogar in Zustimmung. Einen nicht zu unterschätzenden Anteil an dieser Entwicklung haben von den Automobilherstellern veranstaltete Rennen, die sich schnell zu einer Attraktion entwickeln. Man staunt, was die Flitzer leisten und wie heldenhaft draufgängerisch ihre Fahrer agieren. Das Klima ist reif, neben den Autofahrern auch die Passanten auf der Straße in die Pflicht zu nehmen. Der Polizeipräsident von Berlin verfügt im Jahre 1908, dass der Straßendamm in erster Linie für den Fuhrwerksverkehr bestimmt ist. Deshalb vermeide der Fußgänger jedes überflüssige Verweilen auf demselben. Überschreite ihn nur auf kürzestem Wege, das heißt senkrecht zur Straße und nicht in der Diagonale. Bestimmungen dieser Art setzen sich in den Großstädten Europas schnell durch und zeigen schon bald disziplinierende Wirkung. 1911 kann die Association Générale Automobile vermerken, Die Erziehung des Fußgängers macht Fortschritte. Nur selten noch sieht man in Paris jemanden Zeitung lesend die Straße überqueren. Das behördliche Regelwerk wird nun Jahr um Jahr ausgeweitet. 1909 wird der erste internationale Führerschein zur verpflichtenden Tauglichkeitsprüfung für die Fahrzeugführer. Anfangs werden dafür die Besten ausgewählt. Neben fahrerischem Können stehen technisches Verständnis und die Fähigkeit zur Reparatur von Pannen zu Gebot. Mit der kontinuierlich zunehmenden Motorisierung lässt dieser Anspruch sich allerdings nicht durchhalten. In den späten 1940er Jahren gewichtet man um von hohem technischen Können auf verkehrspsychologische Aspekte. Die große Zahl der Menschen, die sich inzwischen ein Auto leisten können, macht es erforderlich, dass nicht mehr nur die Besten eine Fahrerlaubnis erhalten, sondern jeder. Eine Ausnahme bilden jetzt nur noch die Schlechtesten. Wer partout nicht in der Lage oder willens ist, sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten, darf nicht. Allen anderen hingegen stehen Auto und Straße frei zur Verfügung. Das große Werk der Straßenverkehrsordnung und die Überwachung ihrer Einhaltung durch die Polizei reichen dennoch nicht aus. Die Entwicklung der Sicherheit auf den Straßen hält mit der rasanten Zunahme des Verkehrs viele Jahrzehnte lang nicht Schritt. Die einfache, allerdings fatale Formel lautet: immer mehr Autos und immer höhere Geschwindigkeiten führen zu immer mehr Unfällen. Brisanz und Drama der Entwicklung lassen sich an erschreckenden Unfallstatistiken ablesen. Zwischen 1910 und 1930 liegt die Zahl der Verkehrstoten im dreistelligen, danach im vierstelligen Bereich. Zu Beginn der 50er Jahre weist die Zahl erstmals mehr als 10.000 Tote aus und steigt dann unaufhaltsam weiter bis zum Jahr 1970. Allein in Deutschland auf über 20.000. Diese Entwicklung stellt ein weltweites Phänomen dar. Die tragischsten Ausmaße erreicht sie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Statistiken lesen sich dort so furchtbar, dass die Regierung eine nationale Behörde für Verkehrssicherheit gründet und die Autohersteller der westlichen Welt auffordert, ein überzeugendes Programm zur Steigerung der Verkehrssicherheit zu starten. Die Industrie reagiert. Idee und Praxis einer systematischen Erforschung und Entwicklung von Sicherheitstechniken ist einigen führenden Herstellern ohnehin bereits vertraut. Ein Pionier der passiven Sicherheit ist der Österreicher Béla Bareni. Bereits 1939 konstruiert er im Mercedes-Benz-Werk Sindelfingen den ersten Plattformrahmen, der die Fahrstabilität und den seitlichen Aufprallschutz erhöht. In den 50er Jahren beginnt er mit der Verwirklichung seiner Idee, eine stabile Fahrgastzelle zu konstruieren, die vorne und hinten von Knautschzonen umgeben ist. Ende der 50er Jahre ist sie verwirklicht und geht in Serie. Es ist der erste entscheidende Schritt auf dem Weg zu einer langfristigen Vision, dem unfallfreien Fahren. Diese Vision bildet von nun an die Grundlage für einen neuen Typ von Untersuchungen, Forschungen und Experimenten. Der Sicherheitsingenieur beginnt sich als neuer Beruf in der Automobilbranche zu etablieren. Seine Arbeit beginnt mit theoretischen Modellen und führt über Berechnungen, Materialtests und den Bau von Prototypen bis zum Einbau neuer Sicherheitstechniken in Modellreihen. Wie aber verhalten sich stabile Fahrgastzellen, Plattformrahmen und Knautschzonen im Ernstfall? Um das herauszufinden, müssen reale Unfallsituationen eingehend studiert werden. In den USA hat man dazu den Crash-Test erfunden. Man fährt Autos gegen die Wand oder ein Hindernis. Die Crew der Sicherheitstechniker um Béla Bareni erkennt die Bedeutung solcher Tests schnell und führt sie ab 1959 selbst durch. Der Crash-Test-Dummy für die ersten Versuche in Deutschland wird aus den USA eingeflogen. Die Testfahrzeuge werden mit Wasserdampfraketen oder mittels Seilzug beschleunigt. Hochgeschwindigkeitskameras filmen die Crashs. Abgespielt in starker Zeitlupe sehen die Sicherheitstechniker in den Bildfolgen, ob ihre Arbeit bereits so erfolgreich ist, dass sie in Serie gehen kann oder ob und wo sie noch verbessert werden muss. Ihre Arbeit rettet Menschenleben. Die Erkenntnisse aus Crashtests sind bis heute ein zentraler Bestandteil der Sicherheitsentwicklung von Pkw, Nutzfahrzeugen und Bussen. Kein neues Fahrzeug erhält eine behördliche Freigabe, ohne diese Tests vorher intensiv absolviert zu haben. Die Einführung der systematisch durchgeführten Crashtests markiert auch den Beginn der methodischen Unfallforschung, die sich einer Fülle von Fragen und Aufgaben widmet. Was sind die häufigsten Unfallursachen? Wie viel Reaktionszeit bleibt bei welcher Geschwindigkeit? Welche Kräfte wirken wie und wo? Wie viel Reaktionszeit ist notwendig, um einen Unfall noch zu verhindern? Wie läuft ein optimaler Bremsvorgang ab? Wie kann die Technik den Fahrer entlasten? Wie kann sie ihm helfen? Wie kann sie ihn schützen?